Abschnitt 9 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Engebretsen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann. Die Lügenprobe. Es war einmal ein König. Der hatte eine Tochter, die konnte so gewaltig lügen, dass keiner es darin mit ihr aufnehmen konnte. Da ließ der König bekannt machen, dass der, welcher so lügen könne, dass die Prinzessin nichts mehr dagegen zu lügen wüsste, sie und das halbe Reich haben sollte. Es kamen darauf viele an den Hof und machten den Versuch, denn alle wollten gern die Prinzessin und das halbe Reich haben. Aber sie kamen alle schlecht davon. Nun waren da aber auch drei Brüder, und die wollten ebenfalls ihr Glück versuchen. Zuerst kamen die beiden Ältesten, aber es ging ihnen nicht besser als all den übrigen. Zuletzt machte Aschenbrödel sich auf, und als er ankam, traf er die Prinzessin im Stall. »Guten Tag«, sagte er. »Schönen Tag«, sagte sie. »Ihr habt doch nicht einen so großen Stall als wir, denn wenn der Hirt an dem einen Ende steht und auf dem Bockshorn bläst, kann man's nicht hören am anderen Ende.« »Das ist auch was Rechtes«, sagte Aschenbrödel. »Unserer ist weit größer, denn wenn eine Kuh an dem einen Ende trächtig wird, kalbt sie erst an dem anderen.« »Haha«, sagte die Prinzessin. »Aber ihr habt doch nicht einen so großen Ochsen als wir, denn wenn auf jedem Horn einer sitzt mit einer Messstange, so können sie doch einander nicht ablangen.« »Da kommst du schön an«, sagte Aschenbrödel. »Wir haben einen Ochsen, der ist so groß, dass wenn einer auf jedem Horn sitzt und auf dem Haberrohr bläst, sie einander doch nicht hören können.« »Na so«, sagte die Prinzessin, »aber ihr habt doch nicht so viel Milch als wir, denn wir melken unsere Milch in große Eimer und tragen sie in großen Kesseln hinein und machen Käse, so groß wie Tonnen.« »Und wir«, sagte Aschenbrödel, »wir melken unsere Milch in große Küben und fahren sie mit dem Wagen ins Haus und gießen sie in große Braupfannen und machen Käse, so groß wie Häuser. Und dann haben wir ein buntscheckiges Mutterpferd, das den Käse zusammentritt. Einmal aber fohlte es in dem Käse, und als wir 7 Jahre davon gegessen hatten, trafen wir auf ein großes buntscheckiges Pferd. Mit dem sollte ich mal nach der Mühle fahren, aber da brach ihm eine Rippe entzwei. Nun wusste ich keinen anderen Rat, sondern nahm eine Tanne und setzte sie ihm ein statt der Rippe. Und eine andere Rippe hat's nachher nicht gehabt, solange wir es hatten. Nun schoss aber die Tanne auf und wuchs aus dem Rücken heraus und ward so groß, dass ich daran zum Himmel hinaufklettern konnte. Da kam ich zu der Jungfrau Maria. Die saß da und spann Borstenstricke von Mehlbrei. Wie ich nun da stand und zusah, brach unten die Tanne ab, und nun konnte ich nicht wieder herunter. Aber die Jungfrau Maria ließ mich an einem der Stricke hinabgleiten, und da kam ich in einem Fuchsloch an. Da saßen meine Mutter und dein Vater und flickten Schuh. Aber ehe ich's mir versah, schlug meine Mutter deinen Vater, dass ihm die Perücke vom Kopf flog. »Das lügst du«, sagte die Prinzessin, »denn das hat mein Vater nie getan.« Ende von Abschnitt 9.